Was das Social Web angeht, sind vorige Woche gleich mehrere wichtige Dinge passiert. Es begann damit, dass Google sein soziales Netzwerk Google Plus für alle Nutzer geöffnet hat. Dann hat Mark Zuckerberg einschneidende Änderungen an Facebook vorgestellt. Knapp zusammengefasst geht es darum, dass alle Aktivitäten eines Nutzers sichtbar aufgezeichnet werden und dass die Vernetzung zwischen Freunden, aber auch zwischen Freunden und Firmen nochmal deutlich schneller und automatisierter abläuft. Datenschützer haben am Wochenende in allen deutschen Zeitungen vor der kommerziellen Ausbeutung dieser Daten, die bei Facebook gesammelt werden, gewarnt. Für uns ist es Zeit, die Veränderungen im sozialen Netz noch einmal einzuordnen. Dabei hilft mir Richard Gutjahr, der ist Journalist und er schreibt in seinem Blog regelmäßig über Web- und Social-Media-Themen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob Google Plus gegen das marktbeherrschende Facebook überhaupt eine Chance hat. Durchaus. Google hat sich ja oft und lange versucht, ein soziales Netzwerk, einen sogenannten Facebook-Killer an den Start zu bringen, ist immer wieder gescheitert. Mehrere Dutzend Versuche hat Google unternommen, in den sozialen Netzwerken Tritt zu fassen. Diesmal allerdings sieht es so aus, da sind sich alle Experten einig, hat Google tatsächlich einen Treffer am Start. Das zeigt sich schon allein dadurch, dass nach wenigen Wochen eines Beta-Tests, also einer noch nicht öffentlichen Plattform, schon 50 Millionen Mitglieder bei Google Plus also unterschrieben haben und mitmachen wollen. Also ein rasantes Wachstum, zu dem Facebook ja mehrere Jahre gebraucht hat, um so viele User zu bekommen. Was macht Google denn jetzt anders als Facebook? Google hat aus seinen Fehlern gelernt. Google hat genauso wie Facebook am Anfang sich überhaupt nicht um die Datenschutzrichtlinien oder das Datenschutzgefühl zumindest der User gekümmert. Bei seinem letzten Anlauf, ein soziales Netzwerk zu etablieren, Google Buzz, hat Google ganz einfach mal sämtliche E-Mail-Adressen, die man Google bei anderen Services anvertraut hat, 1:1 also bereits als Freunde in seine Datenbank kopiert. Das fanden die User weniger prickelnd, weniger spannend. In Wirklichkeit haben sie sich also echauffiert und in Hunderten, Tausenden von Blogposts, also ihren Protest, angekündigt. Und daraufhin musste Google tatsächlich sein ganzes System und Unterfangen wieder einstellen. Das heißt, man hat aus diesen Fehlern gelernt, dass also mit Nutzerdaten nicht zu spaßen ist und bietet jetzt sozusagen ein Facebook an, aber mit etwas mehr Datenschutzrechten für die User zumindest nach außen hin. Bei Facebook hat es ja solche Skandale auch gegeben. Konnte Google auch daraus lernen? Ja, Facebook ist ja bekannt dafür, dass es nur ein Ziel gab über die Jahre hinweg, und zwar Wachstum um jeden Preis. Und da hat man sich quasi alljährlich mit den Facebook-Nutzern angelegt, indem man plötzlich die Richtlinien geändert hat, die Spielregeln geändert hat. Man erinnert sich zum Beispiel daran, dass Facebook von einem Tag auf den anderen erklärt hat, dass alle Fotos, die man reinstellt, also als ein Eigentum von Facebook überwandern, sprich, dass man also im Nachhinein auch nicht mehr die Möglichkeit hat, gegen eine andersweitige Verwendung von Fotos zu widersprechen. Das hat Facebook dann zähneknirschend nach sehr vielen Protesten wieder zumindest revidiert, nicht ganz zurückgenommen, aber revidiert auch die Möglichkeiten, dass man also bestimmen kann, wer Einblick auf Daten, Fotos, Mails etc. bekommt. Auch das hat Facebook zähneknirschend wieder nach und nach zurückgenommen. Aber da ist sehr viel Porzellan zertrümmert worden und im Netz gilt wie im Leben, Vertrauen ist alles. Und da hat Facebook ganz viel Schaden angerichtet, auch sich selber. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei soziale Netzwerke. Eins ist vielleicht gerade auf dem Weg, auch ein großes soziales Netzwerk wie Facebook zu werden. Würden Sie denn sagen, dass diese Konkurrenz das Geschäft belebt oder sprechen die beiden Netzwerke einfach unterschiedliche Zielgruppen an? Oh doch, man kann das schon jetzt feststellen, dass es also erste Auswirkungen gibt. Nehmen Sie die Möglichkeit, bei Google Plus kann man zum Beispiel sehr einfach festlegen, wer welche Inhalte zu sehen bekommt. Das heißt, man kann beispielsweise in einem Circle, einer Gruppe zuteilen, dass also meine Katzenfotos beispielsweise jetzt nur der Familie und dem engsten Freundeskreis gezeigt werden sollen und dem erweiterten Freundeskreis zum Beispiel nicht. Das war bei Facebook lange Zeit nicht möglich und Facebook hat jetzt sofort nachgezogen und hat also quasi dieses Feature, das Google Plus schon von Anfang an geboten hat, jetzt auch dann nachgezogen. Ich persönlich als Blogger kann zum Beispiel erkennen, dass meine Blogposts also mittlerweile fast gleichwertig von Google Plus wie auch von Facebook weiterempfohlen werden. Und das ist für mich natürlich auch ein Angebot, dass das jetzt nicht alles von Facebook abhängt, sondern eben auch über Google Plus verbreitet wird. Das kann mich als Anbieter von Inhalten natürlich nur freuen. Wenn wir auf den Markt schauen, sind es also diese beiden Anbieter, die da jetzt marktdominierend sein werden in der nächsten Zeit? Also meine Prognose sagt, wenn Google sich keine großen Schnitzer erlaubt, dann wird das sicherlich sehr schnell weiter wachsen. Man kann jetzt schon sagen, dass jede vierte Empfehlung für einen Inhalt aus dem Web, also Zeitungsartikel oder auch Blogartikel etc. pp., jede vierte Empfehlung, die Freunde aussprechen, werden über Facebook ausgesprochen. Und bei Google Plus kann ich mir vorstellen, dass vielleicht dieser Wert also in wenigen Jahren auch schon erreicht werden könnte. E-Mails rangieren noch so auf Nummer 2, das heißt, viele Leute teilen sich Dinge auch immer noch per E-Mail, so jeder Zehnte in etwa macht das, und auf derselben Höhe in etwa liegt Twitter. Also Rangordnung wäre Facebook, dann Google Plus, dann E-Mail und dann Twitter, so in der Bedeutung, so schätze ich das ein. Mark Zuckerberg wiederholt ja immer wieder den Satz "Privacy is over". Das klingt für Werbekunden ja sicher deutlich attraktiver als für die User. Durch die Neuerungen bei Facebook wird diese Werbefläche ja auch noch attraktiver. Wie funktioniert das genau? Ja, man kann sich das so vorstellen, wenn Sie beispielsweise irgendwo einkaufen, sagen wir mal, Sie bestellen sich ein teures Set Kristallweingläser, dann weiß Facebook natürlich auch, okay, der hat sich jetzt Weingläser gekauft, der wird bestimmt irgendetwas daraus trinken wollen. Und so kann es natürlich sein, oder so dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie, also nächste Mal, wenn Sie Facebook aufmachen, dann plötzlich eine Werbung eines Weinhändlers auf Ihrer Facebook-Seite sehen. Das ist ein altes Prinzip, das hat Google auch schon lange Jahre gemacht und eigentlich erfunden, wenn man so möchte, dass man also sehr viel genauer seine Werbung an die Kunden heranbringt. Targeting nennt sich das im Fachdeutsch, und das ist aber ein Prinzip, das natürlich alle gerne machen und auch benutzen. Stellen Sie sich die Adresshändler vor, stellen Sie sich die Gewinnspiele vor, die man ausfüllt. Da wird ja auch Payback-Karten, da werden ja auch Kundenprofile gesammelt. Nur während wir das in Deutschland hier quasi noch mit Papier und Postkarten machen, ist Facebook da natürlich sehr viel präziser und besitzt natürlich eine unschätzbar große Datenbank über seine User, und das wird natürlich dann auch zur bare Münze gemacht. Amerikanische Marktforscher sagen ja, sie hätten herausgefunden, dass ein Drittel der jungen Nutzer von Facebook gar keinen Spaß mehr hat an sozialen Netzwerken. Ist die Aussicht die, dass soziale Netzwerke vielleicht generell an Bedeutung verlieren? Also Mark Zuckerberg hat letzten Donnerstag eine sehr beachtliche Zahl noch einmal herausgegeben, und zwar, dass die Zahl der aktiven Nutzer bei 500 Millionen Usern liegt am Tag. 500 Millionen Nutzer, wir wissen, Facebook hat also angeblich 800 Millionen Nutzer, aber 500 Millionen nutzen diesen Service tagtäglich, und das ist eine beeindruckende Zahl. Gleichwohl gibt es wohl erste Abnutzungserscheinungen, das heißt, auch hier ist das Wachstum irgendwann mal am Ende, in den USA, aber auch bei uns in Europa, in England beispielsweise, die Briten sind Heavy User, also mit den größten Nutzer von Facebook in Europa. Da geht das Wachstum so langsam zurück. Das lässt darauf deuten, dass eine Sättigung erreicht ist. Und wir wissen auch alle, dass solche Trends, so schnell sie gekommen sind, auch wieder gehen können. Ich erinnere an MySpace. Das war ja das große Aushängeschild von Rupert Murdoch, das er übernommen hat vor einigen Jahren. Das interessiert heute keinen mehr. Second Life interessiert heute auch keiner mehr. Das war früher irgendwie auch die Erfüllung. Das heißt, so schnell diese Netzwerke gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Denn die Konkurrenz ist nur einen Mausklick entfernt. Auf der Timeline der sozialen Beziehungsgeflechte im Netz sind in den letzten Tagen einige gravierende Veränderungen erschienen. Richard Gutjahr hat diese Veränderungen für uns eingeschätzt. Er ist Blogger und arbeitet nebenher bei einem medialen Auslaufmodell, wenn man so will, bei einem Fernsehsender.